die schwarze Kunst. Die schwarze Kunst. Die schwarze Kunst nennt sie teuflische Magie. Die schwarze Kunst, teuflische Magie. Jeder meiner Schritte verfolgt einen großen Plan. Und es kommt nicht darauf an, in welcher Reihen Folge meine Hände voller Blut, denn ich tauch sie in die Wunde von dem Priester, den ich schlug. Mit voller Wucht das Kruzifix in seinen Hals. Er schaute zu, wie ich mich an seinem Leid immer mehr erfreue, weil er einer dieser Menschen bleibt. Die Hinterschein, Heiligkeit, die Fassade für sich wahren. Doch ihre wahren Absichten bleiben verborgen, denn er hat es getan, sich an dem Kind zu vergreifen, um es dann noch zu ermorden. Und die Leiche wurde niemals aufgefunden, sein dunkles Geheimnis, ich hab es offenbart. Die schwarze Kunst, nennen sie teuflische Magie. Tritt ein in meine Welt, aus ihr kannst du nicht entfliehen. Die schwarze Kunst, nennen sie teuflische Magie. Es dringt durch deine Ohren bis ins Hirn die Melodie. Die schwarze Kunst, nennen sie teuflische Magie. Tritt ein in meine Welt, aus ihr kannst du nicht entfliehen. Die schwarze Kunst, nennen sie teuflische Magie. Es dringt durch deine Ohren bis ins Hirn die Melodie. Er röchelt um die Luft, doch in mir steigt diese Lust, mit der Klinge anzusetzen, drück sie tiefer in die Brust. Und der schwarze Mantel fährt sich weiter mit seinem Blut. Es spritzt aus ihm heraus und tropft auf meinen Schuh. In den Augen steht die Angst, doch das ist mir ganz egal. Er soll noch weiter leiden, um zu fühlen diese Qual. Hilflos zu sein, so hilflos wie sein Opfer. Die Klinge, sie dringt ein, immer stärker wird die Folter. Er versucht zu schreien, doch die Zunge reißt sich raus und schiebt sie mit in seine Wunde. Schmeckt die Medizin nur einen Ausweg, den es gibt, und der führt in seinen Tod. Ich nehm ihn an die Hand und bring ihn selbst an die Pforte. Die schwarze Kunst, nennen sie teuflische Magie. Tritt ein in meine Welt, aus ihr kannst du nicht entfliehen. Die schwarze Kunst, nennen sie teuflische Magie. Es dringt durch deine Ohren bis ins Hirn die Melodie. Die schwarze Kunst, nennen sie teuflische Magie. Tritt ein in meine Welt, aus ihr kannst du nicht entfliehen. Die schwarze Kunst, nennen sie teuflische Magie. Es dringt durch deine Ohren bis ins Hirn die Melodie.